Questcars, Starfinder, Schlick und Schnitzel. Ich werd nervös. Also auf der anderen Seite, wenn wir kurz rüber gucken, dann in dem Moment, der Schlick stellt sich schon gegen diese kleine Horde von ekligen Fliegeviechern, gerade eben, und versucht sich so aufzuteilen, dass er wieder alles so gut wie es geht irgendwie einfängt an denen, aber kriegt es nicht so auf die Schnelle hin, alle gleich einzufangen. Also werden wohl ein oder zwei trotzdem ausbrechen und in eure Richtung kommen, Sarah und Fescher. Der Schlick okay. ist halt nicht genug Schlick da für so viele Viecher inzwischen. Was macht ihr? Wäscher zuckt wohl auf dem Handy rum, auf dem Terminal. Da wir in dem oberen Bereich noch nicht waren und haben wir die Info, dass der dass ein Generator existiert, haben wir aber auch die Richtung, wissen wir das? Ja, hinten. Tick jetzt geschrieben. Hinten am Schiff hat Tick geschrieben, ist der Generator. Also wir haben sie gerade gekriegt, die Info. Mhm. So gut, dass ich genauso wie mein Charakter einfach keinen Überblick mehr über diesen Chat hat. Okay. kann man das eigentlich als separates Fenster nochmal öffnen? Nee, ne? Ja, habe ich auch schon probiert. Das macht es ein bisschen schwierig, wenn wir Außer du machst vielleicht Discord nochmal Webfenster auf oder so, ich weiß es nicht. Auf dem Smartphone nochmal so. Dann hat man es nochmal irgendwie. Das schaffe ich nicht auch noch, aber für euch zum Schreiben ist das vielleicht damit auf dem Handy, das ihr... Jo. Ja. Wäscher ist Multitasking, no problem. Wir sollten uns beeilen, bevor diese Insekten. Irgendwie ist Saren gerade für seine Verhältnisse voll gestresst. Also es Was macht gerade. Das sollte auch so sein. Ich meine. Saren hat voll den Hänger. Okay, Wäscher versucht einen Kühlkopf zu bewahren. Also wir müssen uns beeilen, Saren, wir müssen diesen Generator finden und ihn anschalten. Sofort. Und ich renne einfach los. Was soll ich jetzt machen? Also ich würde sagen, hinten am Schiff und also ich renne den. Ach so. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist unser Topf? Da, genau. Also ich renne zurück. Oh, ja. Die kommen ja näher, scheiße. Ja, wie gesagt, zwei haben sich dann irgendwie dann doch nochmal gelöst. Vereinzelt kann ja nicht alle halten. So, hinten am Schiff. Es ist halt jetzt die Frage, hinten links oder hinten rechts? Wollen wir uns aufteilen, Saren, maybe? Und zwei Töpfe. Aufteilen immer so ganz schwierig. Vor allem, ich muss wieder mit auf dem Handy. Drei Streams aufmachen, das ist schon. aber von dieser wirklich klaren Ansage hat wirklich so kurz bei Saren gesnappt an der Stelle. Und er läuft mit los und beim Vorbeilaufen an diesem, ich nenne es mal rechten Gang, wo sich diese Insektoiden irgendwie nähern. So eine ganz grobe Einschätzung. Wie weit sind die entfernt? Die würden euch, also die euch jetzt da quasi verfolgen, beim Schlick durchgekommen sind, die sind bestimmt innerhalb von 20 Sekunden bei euch so, wenn die weiter so fliegen, wenn die nicht vorher stoppen. Wenn nicht sogar schneller. Da deine Vergangenheit einen Blick auf den Charakterbogen sehr zu einem Vorteil geführt hat, würde ich auch diesmal wieder darauf zurückgreifen und einen Eintrag weiter auf Energiestrahllinsen. Würde der Cantrip Energiestrahl ausreichen von der Distanz, immer näher kommenden Insekten sozusagen ausreichend schaden oder zumindest sie irgendwie zurückzustoßen? ohne dass der Schlick jetzt dahinter irgendwie in Mitleidenschaft gezogen würde, in der Theorie. Und könnte das Saren innerhalb von Sekunden erfassen und eine Entscheidung treffen. Cantrip ist ja generell nicht so das Ding, das schießt ja los. Energiestrahl heißt das, oder wie war das? Jo, Energiestrahl ist das. Verursacht 1W3 Säurekälte, Elektrizitäts- oder Feuerschaden. Also kannst du sogar aussuchen. Na dann Feuer, hallo? Dann Feuer. Ja, gerne. Also kämpfen wir jetzt. Nein. Läuft so vorbei, schleudert das dahin um ein bisschen Distanz. Ach so. Bei Kinship können wir das bei den nächsten auch nochmal machen. Ich würde es auch so sagen. Es ist, wir sprechen hier eigentlich eher noch von einer Umweltgefahr, weil das ja als Vermin, als Ungeziefer gilt. Wenn wir allerdings davon sprechen, ihr habt völlig einen kompletten Gang voll mit den Viechern, dann würde ich zu einem Kampf irgendwie aufrufen. So ist es eher eine Umweltgefahr, die sich halt, ja, wo es sehr schlecht wäre, wenn die an euch herantritt. Das ist ja so ein Cantrip, den du einfach so losfeuerst und dementsprechend irgendwie versuchst, einen so ein Ziel zu treffen. Du kannst dann mit so einem kleinen Feuerstrahl kurz den Gang erleuchten und kannst dann auch mal erneut wieder bis aufs andere Ende, bis so auch zu dieser Tür, die ja so halb offen steht, wo Tick ist, irgendwie durchgucken und triffst so einen von diesen Viechern, die dann brennen, zerplatzt und auch wirklich so zerplatzt halt einfach in einem Flatschen. Der andere ist noch dabei, aber ist so ein bisschen vom Kurs abgebracht so. Und wie oft könnte Saren jetzt diesen Cantrip zünden? Also könnte der den jetzt wirklich hintereinander weg oder ist es schon leichter Cooldown? Tja, wie ist das mit Cantrips dann genau wieder gelöst? Also du kannst sie ja machen und machen und machen. Das dauert aber natürlich immer, das ist ja dann so, beim Zaubern ist es ja 6 Sekunden, das geht ja als vollwertige Aktion trotz alledem. Das ist halt eine Standardaktion, ne? Das ist halt immer 6 Sekunden, also wenn du da jetzt, könntest bestimmt alle 6 Sekunden irgendwie so ein Ding losfeuern. Ja. Und auch irgendwie ungenau nach hinten so, das soll schon gehen, ja. Könnte ich in der Zwischenzeit, also ich habe die Fähigkeit der Psychokinetic Hand, könnte ich diesen Abelstapler oder was das ist, versuchen, irgendwie zumindest so in den Weg zu stellen, dass die Viecher, dass das Vieh jetzt erstmal behindert ist, weiter zu. Du kannst ihn ja auch so rüberwerfen, mehr oder weniger, dass genau, es so gepoltert wird oder sowas. Das Ding soll auch gerne damit so gegen die Wand klatschen. Ja, zum Beispiel. Also einfach halt mal weg, ne, so. Ist auch so ein Kenntnis. Science! Diese Fliegenklatsche. Ja, eine große Fliegenklatsche. Ja, klar. Also, wo Saren gerade eben einmal mit so einem Feuerstrahl, mit so einem kleinen, irgendwie einen so einen Viech zum Platzen bringen, kannst du gerne mit so einer telekinetischen Armbewegung kurz einmal so diesen Gabelstapler, diesen Handkarren da, irgendwie was auch immer das ist, irgendwie zur Seite schieben und dann zack. Platz noch mal eins von den Viechern zwischen der Wand und diesem Gabelstapler irgendwie. Löst euer unmittelbares Problem, aber das löst ja, nicht das grundsätzliche Problem. Ja, wir haben ein bisschen Zeit und können rennen. Ja. Ja, das ist ja schon mal was. Also okay. Ich würde jetzt Saren kurz über telepathischen Link, ich schicke, aufteilen, ja, nein. Und du kriegst nur nein. Und er kommt sofort hinter dir her. Laufen. Okay. Vielleicht war das Nein sogar verbal. Einfach direkt so, Oh Gott. Alles egal, jetzt raus. Wenn wir jetzt um die Ecke laufen, also quasi nach oben und dann links, kommen wir ja auch, also jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Diesen vorderen Bereich, den hatten wir doch schon gesehen hier, diesen ganz vorderen, ne? Da sind wir doch gekommen. Also dieser braune, da, ja, das kennen wir doch, yes, genau. Ja. Also ist ja krass, also müssen wir ja nach rechts und dann links, oder? Sag ich jetzt irgendwie falsch? Da fahren wir doch schon. Wir müssen hoch. Ihr seid hier durch die Schleuse, dann war so ein Vorraum, der auch sehr technisch aussah, da war auch eine Tür, die war ja also, aber nicht probiert. Genau, wir müssen hoch, also ich, für mich, also ich gucke gerade Richtung Sackgasse, also sorry, also für mich ist rechts, aber ja, hoch, genau, das meinte ich. Da hoch und dann Ja, links. Und dann gucken. Ob wir dann quasi wieder hinten beim Schiff sind. Dann muss die Türen aufmachen. Dann okay, du bist Anführerin. Schnell. Wo geht's lang? Wo geht's hin? Saren ist nur Türöffner. Du bist ein Türöffner? Wie schnell kann Saren denn die Türen öffnen? Alle 6 Sekunden. Ist ja auch ein Cantrip so. Gut, da oben war Dings ja schon. Ich würde sagen, direkt den ersten links gucken wir jetzt einfach mal rein und sonst den gegenüber. Sprich, der ihr linke, hier genau. Langlaufgarn und dann macht dann dementsprechend Saren wieder sein bada bing, bada bong. Bei euch ist es auch inzwischen, wo ihr die Richtung geht, kriegt ihr auch mehr mit, dass dieses Summen, was vorher nur in den Kabelschächten irgendwie von oben zu hören war, inzwischen halt auch vermehrt sich anscheinend ausbreitet. Scheiße. Saren kann seine Magic-Energiehand wieder benutzen und kann dann den Zugriff auf einen anderen Raum soweit zu geben, der auch noch recht technisch aussieht. Was ist das? Das sieht doch gut aus, und oder? Das sieht doch. Ihr schaut in einen Raum, der auch nicht so richtig, der vielleicht sogar noch liegen, vielleicht hier und da noch mal ein paar Dokumente oder Schräubchen oder dergleichen. Der ist noch so auf jeden Fall nicht so clean. Ein Terminal in der Ecke und anscheinend irgendwas, was wie ein vielleicht älterer Generator aussieht. Der das ist ja. Yeah! Okay, rein da. Saren, kannst du das bedienen? Ja. Und er würde Betreten der Tür würde er den Cantrip ausbessern nutzen, um die Tür sozusagen wieder zu verriegeln. Wäre das möglich? Oder wäre ausbessern erst in dem Fall, wenn er die Tür kaputt gemacht hätte? Ausbessern ist das nicht eher sowas, um Leck notdürftig zu stopfen, so im Sinne von? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Zum Beispiel, wenn ein Loch in der Außenhülle oder wenn du irgendwie eine Kleidung oder sowas, das ausbessern in dem Moment so ein bisschen, was ist eine Fortsetzung von Flicken, sagen wir es mal so. Ja, fair enough. Okay, dann eher nicht so. Ich in die Tür und versuche, ein bisschen Schmiere zu stehen. Was denn? Ja. Okay. Nee, ist nur halt, also meine Idee wäre gewesen, dass wir die zumindest schließen. Du kannst sie nicht schließen, dachte ich, habe ich jetzt so verstanden. Okay, also wenn du sie schließen kannst, natürlich umso besser. Ich dachte nur, sie geht nicht zu und dann würde ich dich quasi die Rückendeckung geben. Also du kannst sie ja auch einfach nochmal anfassen, dann damit mit deinem Cantrip, also. Okay, dann wieder. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Also, nee, auf geht's, aber offensichtlich. Zu geht's nicht mehr mit Energie. Nee, das ist schon okay. Okay. Dann würde er das auch nochmal machen, das wäre dann nochmal 6 Sekunden. Tür wieder zu und dann würde er sagen, da liegt ein Terminal in der Ecke. Vielleicht findest du Informationen. Ich versuche mich an diesem Generator irgendwie mich damit vertraut zu machen. Und er schaut sich das Ganze erstmal an. Ja, ich renne zu dem Terminal und schnapp mir das und schalte es an. Das ist wahrscheinlich. Ja, das ist auch in dem Moment jetzt. Das in dem Moment ist jetzt auch erstmal irgendwie aus. Das gehört wohl wirklich auch zu diesem ganzen Apparat und ist vielleicht irgendwie eine Erweiterung. Sieht ein Ticken moderner aus als der eigentliche Generator. Wenn Saren sich den Generator anguckt, das siehst du auch ohne Probe. Das ist ziemlich Old-Tech. Ich sag mal, wo man heutzutage vielleicht sagen würde, so C64, Commodore 64 Tech irgendwie funktioniert verlässlich. Eigentlich auch ganz nett und fast ein bisschen mechanisch, aber ist halt alt. Hat wahrscheinlich nicht mehr so den ganzen Durchsatz. Okay. Ja. Saren, meinst du, du kannst das schaffen? Ich werde es versuchen. Und dann guckt er so über seine Schulter nach hinten. Für dick. La schundische Aragorn. Dann nimmst du sein Terminal wie so ein Schwert und. Oh. Mach davon ein Foto und schick dick. Hashtag TikTok. Oh. Oh Gott, da geht's ab. Hab ich denn also? Also ich, könnte ich mit Hilfe von meinen Technikfertigkeiten, auch mechanische Oldschool-Apparatur, ich meine, je älter es ist, desto basic im Vergleich zu moderner Technik wird es wahrscheinlich sein. Ja. Gerade was so elektrische Anlagen anbelangt. Wir reden mehr so von Technik, also weniger von Computer. Ja. Da geht es wirklich mehr um Technik im allgemeinen Ding. Ja, deswegen sagte ich ja eher Technik anstelle von Computer. Ist ein bisschen weniger, aber nicht viel. Dieses Terminal, welches Wäscher sich anschaut, ist das irgendwie mit dem Kabel verbunden oder ist das kabellos? Nö, das ist auch schon mit dem Kabel verbunden. Das sieht man jetzt ja auf der Karte, aber es ist schon mit dem Kabel verbunden. Zu dem Generator dann an der Stelle, ne? Ja, weil der Generator an sich ist so ein bisschen, der hat so ein paar Knöpfe und dies und das irgendwie und Mechanik, aber das ist wie so ein Zusatz. Vielleicht wurde das später nochmal als Modul dazugepackt oder sowas, damit man irgendwie nochmal vielleicht Messwerte oder sowas auslegen kann. Das kennt man halt so, dass sowas halt mal nachgerüstet wird. Wie sieht es mit irgendwelchen Anschlüssen aus an dem Generator? Wie gesagt, Technik. Das ist der Anschluss, den du siehst, dieses Stromführende. Das siehst du, wie das da eingespeist wird, ja. Aber dass da jetzt irgendwie richtig große Datenports und Pipapo oder sowas ist, da ist eine generelle irgendwie eine Schnittstelle. Erinnert so ein bisschen an kleine Floppy-Disks oder irgendwie sowas. Also irgendwas mit Datenträgern und Bespielen und so. Und ansonsten ist das Ding über und über mit irgendwelchen Drehreglern und Knöpfen. Okay. Da ist auch wahrscheinlich dann nicht irgendwie was Offensichtliches, wo drauf steht, starten oder irgendwie, wo man mal ziehen kann oder sowas. I don't know. Offensichtlich ist es nicht, nee, sonst, sonst hätte sie gleich irgendwie auf andrücken können, aber das ist halt eine alte technische Apparatur. Okay. Diesen Eindruck teilt Saren auch mit Wäscher und fragt, konntest du irgendwas an diesem Terminal feststellen? Hat das jetzt gestartet? Konnte ich da irgendwas machen? Oder ist es Batterie alle? Das wird wahrscheinlich dann funktionieren, wenn der Generator irgendwie an ist. Keine Chance, Batterie ist alle. Wird wahrscheinlich erst angehen, wenn der Generator startet. Okay. Kabel, was wir auf der Karte sehen, kommt ja aus dem Generatorraum. Und endet ja irgendwie. Bitte? Geht da in den anderen Raum mit den Betten. Ja, aber dann schon so ist in der Wand verschwunden. Da also, hinten. Wo ihr die Betten untersucht habt, habt ihr jetzt nicht noch irgendwie zwischenzeitlich dann welche rausgucken sehen oder so. Wir waren halt nicht in diesem Raum. Und in diesem und in diesem und in diesem ja. und in diesem. Wo quasi das Kabel vom Cockpit da, ne? Aber da kommen wir jetzt auch eh nicht mehr dran. Der liegt auch so gerümpelt vor, ne? Ja, scheiße. Und auf der anderen Seite ist oben auch so ein Container halt. Gut, das wissen wir aber nicht, weil wir nicht da waren. Es ist ja nur die Gedanken, also die Karte, die uns zur Verfügung steht, aber wir wissen von dem vorderen Bereich nichts. Also uns fehlt irgendeine Information oder irgendwas, um den Generator hier zu starten. Also irgendwas. Oder also du hast keine Chance, den jetzt zu starten mit deinen Fertigkeiten, ne? Es scheint nicht so zu sein. Also wenn da nichts ist, wo. Also gibt es vielleicht irgendwelche Blenden, die vielleicht. Ja? Ja, erzähl mal weiter. Gibt's irgendwie. Wie würdest du methodisch da vorgehen, wenn du so ein Old-Tech-Ding siehst und du willst es anstarten? Beschreib das mal. Wenn jetzt die offensichtliche, ich drücke irgendwo einen Knopf oder dieses Terminal, was angeschlossen ist, nicht funktionieren, wahrscheinlich den Generator mal von allen Seiten beäugen, ob es irgendwo, wenn es halt oldschool ist, irgendeinen Zugang gibt, einen physischen Zugang, an der man eine Klappe auf, mal so reingucken, ich nenne es mal, wie so ein Wartungsfach oder sowas. Okay, mach mal bitte eine Technikprobe. Oh, sehr gerne. Das war auch ein... jetzt geht es um die Wurst, ne, Marcel? Ja, geht ja, um die ja. Wurst. Du schaffst das. Ah. Nein. 13 plus 9. Oh, klingt doch ganz gut. Du guckst dir die verschiedenen, das ist eine gute Idee gewesen mit den Blenden. Du guckst so, ob irgendwie eine Blende ab ist, die irgendwie häufiger ab ist oder die du von vornherein irgendwie aufmachen kannst. Und du findest auch was, du findest eine Blende, die so, wo du unten drunter so ein bisschen greifen musst, das aufziehen musst, dich bücken musst, um da reinzugucken und du siehst, dass da irgendwie schon auch nochmal ein Knopf drin versteckt ist, aber auch irgendwie sowas wie eine Leitung oder sowas, also irgendwie eine kristalline Leitung irgendwie, die wohl durchgeschmort ist und die, das Ganze deutet so ein bisschen darauf an, dass es eine so ein zusätzlicher Start oder so eine Überbrückung oder so dergleichen ist irgendwie und das sieht schon ganz gut aus. Als einen richtigen Riecher. Cool, dürfte ich jetzt ausbessern verwenden. Ansonsten kann ich noch mit dem magischen Hack temporäre Technik generieren dienen oder wenn alle Stricke reißen, Ladung übertragen. Ich würde wahrscheinlich erstmal ausbessern probieren, also dass Saren vielleicht mit Hilfe seiner. Du schreib's. Ja, okay. Mach Detect Wizard. Im Gegensatz zu klassischer Magie ist ja bei Saren auch das Terminal ein großer Faktor, wie so eine Art, digitaler Foliant oder so. Das heißt, er nutzt so ein bisschen seine körperlichen, aber auch seine technischen körperliche Werkzeuge klingt komisch, so Fähigkeiten halt in Form von Magie. Mhm. Und ja, im Grunde, wenn man ihm so über die Schulter schaut, über die Laschunter-Schulter schaut, streicht er sozusagen über diese kristalline Leitung und es bildet sich dann in dem Moment, wo er so darüber geht, dann wirklich so eine Art, ja, ich sag mal so ein Energiefilm. Oh, das klingt nach einem sehr guten Film. Und in dem Moment ist er auch sehr, sehr konzentriert. Also da könnten jetzt auch, also könnte man ihm jetzt auch frischen Kaffee unter die Nase halten. Das würde er nicht mitbekommen. So tief ist er jetzt gerade in the zone. Du kannst es so verbinden, so wie du beschrieben hast. Die kristalline Struktur irgendwie verbindet sich von links nach rechts so. Das sieht fast wieder frisch aus und stabil. Und er schaut zu Wäscher. Wollen wir es probieren? Ja. Und er drückt auf diesen Knopf. Und es rumpelt ein bisschen und so langsam springt erst ein paar Lichter vom Generator an. Es springt dieses kleine Display an, es springen die Lichter an. Ihr könnt in dem Raum jetzt perfekt sehen, auch Tick sieht, wie langsam alle Displays hochfahren, irgendwelche Nummern auf den Displays kommen, sich inzwischen aus diesem Podest irgendwie so eine kleine grüne Gestalt irgendwie erhebt, flimmernd irgendwie so ein Oger, ein digitaler Oger, der sich jetzt so rausbildet. Und ein schönes, angenehmes, gleichmäßiges Brummen geht durch das ganze Schiff. Es ächzt auch so ein bisschen, es scheinen so ein paar interne Prozesse irgendwie hochzulaufen und das Schiff füllt sich langsam wieder mit Leben. Applaus, Applaus. Aber gleichzeitig wird auch das Surren vor der Tür echt laut. Und ich darf schon mal auf der Karte so ein bisschen die Umweltgefahr von diesen ekligen Viechern direkt vor eurer Tür platzieren. Aber nein. Das Schiff hat wieder Strom. Das Schiff funktioniert wieder. Und auf jeden Fall, da habt ihr schon mal eine Lösung für gefunden. Das war absolut das Richtige. Da nochmal zu gucken, da nochmal die Technik zu probieren, da deine Fähigkeiten einzusetzen und damit das Schiff wieder zu beleben. Sehr gut. Du bist Sarah ein High Five. Yeah. Und ihr hört über ein Lautsprechersystem jetzt, was auch bei euch da drüben installiert ist, ein Euter Danke in euren Raum. Gern geschehen? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt müsst ihr euch von den Viechern befreien. Oh. Was ist ein Eu? Eu, ich bin Eu. Tick hat mit Eu gesprochen. Er hat gesagt, wir sollen den Generator starten. Ah, und jetzt spricht Eu zu uns? Du solltest Hallo? Nur den Chat Eu. Lesen. Hopp ins Internet. Diese Insekten vor der Tür, hören wir die trotz geschlossener Tür? Ja. Oh, okay. Ja. Aber die könnten die Tür ja nicht öffnen. Bleiben wir einfach hier drin. Doch, ja, ist auch schön. Ja, danke. Upsi. Ja. Was haben wir denn so? Ich mache mir dann ein schönes Leben mit Lumpi, Kleppi und Mimpi. Ja, die müssen wir ja auch noch finden. Ach ja. Was ist denn mit dem Terminal, was sich da befindet? Das ist ja jetzt wahrscheinlich an. Das ist inzwischen an und zeigt einige Energiekurven und so ein paar zusätzliche Daten. Das Ganze ist ohne zusätzliche Ports oder irgendwie sowas. Oder es hat halt einfach nur so ein Touchscreen. Wie so ein Zusatzeinheit halt für den Generator. Und da zeigen halt so ein paar Graphen langsam nach oben. Okay. Bieten so ein paar Daten an, so dass der Generator halt wieder läuft und so. Also so ein paar so grundsätzliche Energiedaten aus dem Schiff. Lass du mich mal, Siren, du kannst da besser mitarbeiten, denke ich mal. Also hier folgt dich. Nimm so, schaut so drauf. Und das ist ja nur ein Energiedashboard. Enttäuschend. Und der schmeißt das Terminal einfach so in die Ecke. Wow. Zu Kopf gestiegen, der Erfolg. Robby. Ja. Es gibt kurz einmal ein Rumpeln im Schiff, sodass es einmal so sich so ein bisschen, was ein bisschen ungewohnt ist, weil sich das ganze Zeit nicht so ruckelig bewegt hat, aber es gibt einmal so ein Rumpeln am Schiff. Und aus dem Lautsprechersystem beziehungsweise aus dem Cockpit hört ihr wieder Eu sprechen und Eu meint, ich kann es immer noch nicht abtrennen. Ich kann es einfach nicht abtrennen. Ihr müsst es machen. Das hören wir auch alle. Ja, das Lautsprechersystem. Okay. Ihr habt das Strom angemacht, also. Das sind sehr lauter Ogre. Weiß Saren eigentlich, also kann er anhand der wenigen Informationen, die er jetzt so hat, weil er den Chat offensichtlich nicht gelesen hat. Also ich gucke schon in den Chat, aber ich das jetzt, ne? Kann Saren da einordnen, um was es sich bei der Stimme handelt? Ja, klingt da nach einem Ogre, ja, so. Also okay. Und Eu halt. Okay, aber da ist jetzt nichts, wo... Kann der Captain sein oder, weiß nicht, ein Überlebender oder sonst irgendwas. Okay. Wir sitzen ein bisschen in der Falle. Was machen wir jetzt? Was bleibt übrig? Kämpfen? Die Tür öffnen und mit vereinter Kraft... Ja, ich denke, dass ich sehe keine andere Möglichkeit. Aktuell. Was haben wir denn dabei? Energiestrahl. Energiestrahl und Piu-Piu habe ich. Ja, Piu-Piu habe ich auch. Ja. Laserpistole. Ja. Ihr könnt ja ihr könnt ja, wir sagten ja, also ihr habt ja alle groß getönt, dass ihr so müde seid, aber ihr wirkt jetzt nicht so, aber ich will es auch nicht überstrapazieren, dass ihr morgen irgendwie falls ihr froh raus müsstet und so weiter, will ich es nicht überstrapazieren. Überlegt mal, guckt mal in eure Inventare. Oder vielleicht muss ich jetzt, nachdem ihr den Tag gerettet habt, vielleicht muss Dick und Oi den Tag jetzt retten auf ihrer auf ihrem Ende des Schiffes. Dream Team. Mal. Ja. Wir gucken mal. Boah, den müssen wir auch rekrutieren. Also ich hätte was ich gerne ausprobieren würde, aber ja. Willst du das jetzt noch machen oder bis nächstes Mal? Kommt ein bisschen auf meine Teammates an. Okay. Nein, Tickmates. Ach so, hey. Mates, ja, sorry. Hey. Auf meine Tickmates. Ja. Gen Z in the house. Sorry. Gen Z in the house. Ja. Also kommt drauf an, weil wie euer Energielevel ist. Ach so. Ich gewartet. Das ist ja, nein, kannst du doch machen. Ja. Mach das doch. Okay. Auch. Ja. Okay. Kurz. Also, ich habe das ja auch gehört, ne, was er gesagt hat. Ja, klar, du hast es halt nur direkt von ihm halt gehört. Okay. Und dann würde ich gerne fragen, du probierst gerade die Seitenkammer abzutrennen, oder? Ja. Woran hängt es? Das weiß ich nicht, das hängt schon immer. Okay, soll ich mal gucken, was ich da machen kann, ob ich dir helfen kann? Ja, ich brauche jemanden, der mir hilft. Der Schläger kannst du ja nicht richten. Ich kann wieder da reinkrabbeln, aber ich brauche dafür auch irgendeinen Schutz vor den Insekten. Könnte sich dein Schlick um mich legen? Es vergeht ein Moment. Und es gibt auch kurz einmal so ein Abtasten irgendwie, so ein Licht legt sich kurz über dich und scheint dich irgendwie so kurz abzuscannen irgendwie und führt irgendwie eine Berechnung durch und hast du irgendwelche Augmentierungen, hast du irgendwas Technisches in dir implantiert, irgendwie was? Nee, das einzige Technische, was ich dabei habe, ist mein Terminal. Ja, das war's. Ansonsten habe ich nur irdische Güter. Ja, wenn du ansonsten, also auch nicht jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mit Laserpistole, irgendwie so pipapo. Ach so, ja klar, ne? Also ich habe eine, ich habe so eine einfache Handfeuerwaffe. Ich würde mal so sagen, also ich werde deinen Bogen nochmal aufmachen, aber du solltest streng überlegen, was du mitnimmst, weil okay. Das ist hier, das übernimmt keine Versicherung hier. Alles klar, ja, das ist auch in Ordnung, weil ich habe sowieso geplant, mich komplett auszuziehen. Ach so. What? Ja. Ist auch warm. Ich riskiere doch nicht meinen Loot. Mal gerade, ob irgendwas... ja, der ist nicht aktuell, sehe ich gerade. Ah, okay. Okay. Genau, kann ich dir nochmal schicken. Also ich würde mich komplett ausziehen und würde tatsächlich nur den Schraubenschlüssel, den gedrehten Strohhalm und die Stinkbombe mitnehmen. Und mein Seil. Okay, okay. Dieser Scan hört auf dich einzuwirken und Oi meint dann zu dir: Genehmigt! Und es kriecht so ein bisschen aus unter einem der Cockpit-Einheiten irgendwie, schwabbelt sich so ein bisschen wieder Schlick hervor. Das ist vielleicht so die andere Hälfte von dem, was dieser Fabrikschlick da irgendwie war. Das ist anscheinend, gibt's noch mehr hier. Und der fängt so langsam an dich in deine Richtung so und fängt an die so hochzukrabbeln, dieser Schlick. Wie auf so einem Befehl, als ob der gleich wüsste, was er machen muss irgendwie. Und legt sich so ein Schlick, wie gesagt, so ein silbriger Schlick um dich rum. Macht das, ist das auch noch so? Macht das, ist okay. Ja, okay. Ist okay. Okay. Ja. Und lässt halt nur einzig die lässt so für sich, also legt sich wie so ein Film über dich drüber, lässt dir aber trotzdem die Möglichkeit zu atmen. Also das wäre so quasi, wenn du da drinnen gefangen wärst, quasi in dem Moment da drinnen atmen ist halt nicht. Aber ansonsten. Ja, ansonsten war nämlich mein Gedanke, ich stecke mir den Strohhalm in den Mund und dann ist das nur so ein ganz kleines Loch. Okay, dann ist das auch noch, dann ist das auch noch zu, dann kannst du durch den Strohhalm gerne durch den Schlicker atmen. Das ist okay. Okay, gut, dann habe ich mir das Seil so um den Hals gehangen und da die Stinkbombe und den Schraubenschlüssel dran geknotet. Okay. Und die anderen, es wird bei euch drüben im Generatorraum, wird das Display, was irgendwie achtlos in die Ecke geworfen wurde, bringt einen kriseligen Video-Feed rüber. Sehr kriselig. Keine Sorge, man sieht jetzt keine nackten Isoki-Parts. Es ist sehr kriselig, aber sieht, wie Kameras immer wieder abwechselnd einer kleinen Person irgendwie folgen, die in einem. Du wolltest in den Schacht springen, ne? Hoch wieder rein. Ja, ich wollte wieder da hoch und dann zu dem. Okay. Also könnt ihr da auch so weit zugucken, was da passiert. Okay, ja. Ich bin total gebannt, starre auf mein Handy, so wie immer. Also Terminal. Was ist das denn? Genau, und du hattest ja gesagt, dass die Insekten an diesem Schlick, also sterben, die kommen da nicht durch. Die kommen da nicht durch, also sterben nicht in dem Moment. Ja, die werden vielleicht ist die Luft dann auch irgendwie so ein Problem, aber die kommen da erstmal nicht so richtig durch, ja. Okay, perfekt. Gut, ja, dann mache ich mich mal auf den Weg, ne? Okay. Du springst da oben über Tisch, über Tisch und Bänke springst du da irgendwie oben in den Schacht wieder und zwängst dich so da rein. Das Körpergefühl ist auch so ein bisschen kribbelig vielleicht von dem. Also es ist könnte vielleicht auch so ein bisschen eklig sein. Ich weiß nicht, ob Tick da so ist, aber es ist halt, du hast halt so einen dickeren Schleim-Schlickfilm über dich in dem Moment. Und der Vorteil allerdings, du kommst jetzt einfach auch mal durch so eine Engpassage und kannst da so durchschlicken. Und machst dich so in den Schacht und dann, es ist ja gut, dass du dich dann irgendwie geschützt hast, weil es kommen dir schon hier und da von diesen ekligen, schleimigen Odeos, kommen dir irgendwie entgegen, von diesen, ne, und fangen ziemlich sofort an, sehen dich so gleich als Fressen an und kommen ziemlich gleich mit so einer langen Zunge und versuchen da so reinzupieksen. Und das ist schon unangenehm, wenn dich das treffen würde. Die sind halt, die wollen irgendwas rausbeißen oder irgendwie was raussaugen oder sowas, aber greifen immer nur in diese Masse dann so rein. Es sind immer vereinzelt welche, die das dann mal so versuchen, aber nicht so richtig durchkommen. Okay. Ich würde, also wo bin ich jetzt? Bin ich schon bei diesem Raum? Du wärst so wieder so in dieser Klappe, die du zugemacht hast. So davor, okay. Und das gut. Surren ist sehr laut inzwischen. Dann würde ich gerne meinen Zauber tanzende Lichter wirken, um auszuprobieren, ob die irgendwie darauf reagieren. Das ist ja eigentlich eher so ein Taschenspielertrick, wo so Lichtbälle, Lichtflummis, hat man, glaube ich, mal gesagt, durch die Gegend fliegen. Mhm. Das würde ich gerne testen, ob die darauf in irgendeiner Form reagieren. Wenn ich das so hinter mich werfe oder neben mich, wo auch immer die sind. Die weichen Licht eher aus. Also in dem Moment, wo du so eine Lichtmurmel irgendwie wegwirfst, versuchen die dem Ganzen eher auszuweichen. Und meinen dieses Licht dann mehr so. Okay, das ist eine wichtige Info. Ich würde diese Tür wieder aufschieben. Okay. Diesmal bin ich nicht leise, weil. Und es macht so ein Klock und du schaust inzwischen in einen Raum, den du fast gar nicht mehr erkennen kannst, obwohl da Licht auch drin ist, sind da inzwischen so viele von diesen Viechern irgendwie rausgeschlüpft, weil es hier inzwischen auch wärmer ist. Die Heizung ist eine Weile an, es gibt jetzt sogar Strom, dass das Ganze ein einziger riesiger Schwarm ist, der innerhalb kürzester Zeit, ich brauche jetzt eine schnelle Entscheidung, sich wahrscheinlich in deinem Gang ergießen würde. Expandieren würde. Ja, ich spring rein und mach die Klappe zu. Oh boy. What? Okay, was? Und du stehst in einem dunklen Schwarm, ohrenbetäubender Lärm, unter dir ist auch irgendwie Matsch, es stinkt fürchterlich, also hoffentlich sind deine Nasenlöcher auch so weit, so es würde fürchterlich stinken, und das Lärm wäre total ohrenbetäubend, wenn du nicht auch irgendwie diesen Schlick um dich rum hast. Du kannst fast nichts sehen, wirklich. Du merkst, dass der Boden so ein bisschen sticky, extra sticky nochmal ist. Und auch wenn du dich da so drauf auf dem Boden irgendwie bewegst, merkst du manchmal so platzende Sachen. Mhm. Habe ich durch das Schließen der Tür verhindert, dass die große Menge an Insekten da rauskommt? Wahrscheinlich. Sehen, das wirklich sehen wird nicht so, aber es sind auch jede Menge da. Man könnte es annehmen, dass das was gebracht hat. Okay, ich würde versuchen abzutasten, ob ich irgendwo eine Form von Befestigungsmechanismus, Schrauben, irgendwas finde und würde dabei ganz laut nach Eu rufen, ob er mich leiten kann. Wo kann ich das Ding abmachen? Mhm. Dann hätte ich gerne von dir auch mal eine Technikprobe. Okay, das ist gar kein Problem. Da habe ich 8. Und gewürfelt habe ich eine 19. Und du fängst an und Eu gibt dir dann immer wieder Anweisungen. Links um, links um, links. Und du tastest das irgendwie so ab und er deutet irgendwie auch so eine feste Schraube irgendwie hin, wo du ansetzen kannst, wo du das runterdrücken kannst auch und du merkst, diese Schraube ist halt so irgendwie sehr, sehr irgendwie durch. Vielleicht ist es ein Container, wurde sowieso schon angedockt und ist sowieso schon so ein kaputtes Ding irgendwie gewesen. Vielleicht war das auch einfach so bewusst so gemacht, dass dieses Ding nicht abgehen kann oder soll, keine Ahnung. Vielleicht war die Fracht sowieso, war das die Fracht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es braucht einen ziemlich krassen Ruck, bis du dann mit deinem Werkzeug diese Schraube dann irgendwie lockern kannst. Und Eu meint dann, als ich dann mit dem Klong so diese Schraube lockert, meint dann nur zu dir, raus da! Sofort raus da! Ja, dem würde ich mich auch anschließen und würde versuchen, die Tür wieder ein Stück aufzumachen, dass ich durchschlüpfen kann. Okay. Und es gibt wieder, so wo du gerade eben so deinen Körper durchgedrückt hast durch das Ganze und jetzt wieder umringt bist von mehreren von diesen kleinen Viechern, gibt es erneut wieder so einen krassen Ruck irgendwie. Du siehst gerade noch so aus dem Augenwinkel, wie du nochmal das ein bisschen fester irgendwie zuziehen musst irgendwie, bis es dann komplett magnetisch einrasten kann, das Ganze, damit es auch zu ist. Und du merkst dann, speziell aus deiner Ecke, wie es so ein Klonk macht und sich dieser gesamte Container anscheinend gerade eben, es wackelt zu seinem Schiff rüber, sich gerade eben so abgelöst hat. Und die anderen kriegen natürlich dieses Wackeln auch mit und kriegen mit, dass das Summen immer noch relativ laut ist vor der Tür, aber dass zumindest diese Brutstätte anscheinend irgendwie ab ist, sich irgendwas abgemacht hat. Und Eu ruft dann nur noch mal durch die Lautsprechersage: Gut gemacht! Und jetzt zu den restlichen Aufgaben. Bevor ich die Aufnahme noch zumache, das war ja nochmal, ich bin doch manchmal überrascht über die kreativen Ideen, die ihr mitbringt, weil ich habe dann, man schreibt sich dann immer auf, so, ja, wir können das machen und was ist hier und was ist da und so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du Schlick anziehst und durch einen Strohhalm einfach atmest und dich dann da rein begibst. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist schon sehr cool, ja. Ja, das ist wirklich der Hammer. Ich wusste, irgendwann wird der Strohhalm nochmal nützlich werden. Kann ich das hier löschen? Ja, ich glaube, das kann ich sogar löschen. Wow. Ich muss nochmal diesen Container nochmal an sich nochmal löschen, aber ja, das war, beim nächsten Mal ist der raus, ist der rausgelöscht. Er ist ein bisschen rausgelöscht schon. Respekt, ich hab das so natürlich nicht kommen sehen, wie sollte ich auch. Was nicht? Also, nicht so auf der Hand, ganz offensichtlich. Und ihr habt zumindest die Hauptgefahr anscheinend ja irgendwie so gebannt. Wir gucken einfach mal beim nächsten Mal, was ihr noch so zu tun habt. Aber clever gelöst. Wo sind eigentlich Lumpi, Klippi und Klempi? Tja, wo sind die eigentlich? Hoffentlich bin ich nicht irgendwie in diesem Nest, schon in so einem Kokon oder sowas. Ja, ja. Oh Gott. Schweben jetzt durchs Weltall. Bye, bye. Ja. Wir wollen nur helfen. Ach, die finden wir schon wieder. Das sind die Follow-up-Quest. Genau. Dann müssen sie...